Der Disco King ist im Gebäude. Pass auf, Mann, dieser Junge will die Top Ten burn. Und Rapper, die ihn nicht mögen, waren noch empört. Sie rhyme und rhyme und oh, nichts geschieht. Ich scheine am Mic und bring euch ihr Licht ins Spiel. Ich bin das goldene Kind, die heulenden Pimps. Ihr könnt rappen, doch eure Songs klingen wie heulende Kids. Ich bin wie ein Teufel im Biss, du heuchelnde Bitch. Geh und freestyle eine Runde, du bist toll und sonst nix. Guck an, ich bilde wie Tony, Opfer, kommt zu mir, Huren. Ich will euch Kiddies belohnen, ihr seid mickrige Chicken, die ficken und blowen. Ich schicke dich Klon zum Teufel, du Hundesohn. Du bist ein stinkender Gnom, ihr beide. FFM und West-Berlin, Ruppert, Ruppert, Optik, die einzig. Ein puro Sturkopf, ich bin selbst überzeugt, du bist selbst überschätzig. Spucke Rhymes, kille Cats, Kind, du bist überwältigt. Komm zu mir, Girl, dieser Typ gibt dir Goopy Love. Hey, dieser Junge gibt dir hart, er ist on fire, stimmt die Booth und zerfickt die Charts. Wow, komm zu mir, Holmes, dieser Typ gibt dir Goonie Flows. Hey, dieser Junge frisst dich auf, also don't front, geh, komm, verpiss dich, lauf, low. This search und er kommt zu dir, schick Nerds. Disturb dich, als wäre er Hitler. Mit Mörderlines, seh, wie er dich burnt. Es stört dich, dass er dich nicht hört. Mach dir keinen Kopf, du bist nicht der Einzige, den er hasst. Er hat viel zu tun und braucht Geld wie Megaspaß. Ich will mir Dinge kaufen, die kein Mensch braucht. Nen 7er Beamer S-Klasse und nen Range auch. Ich will nen Butler und 10 Huren. Ich will ein Bett, das so groß ist, dass ich mich verlaufe und ich leg Spuren. Und im Haus leider auch. Und allein für das WC einen Hausmeister braucht. Doch bis dahin bleib ich underground. Wenn mein Album kommt, geh ich Pop. Yes, man, gewöhnt euch an einen anderen Sound. Dann mach ich R&B-Songs für die R&B-Homes. Nämlich James R&B-Bond. Komm zu mir, Girl, dieser Typ gibt dir Goopy Love. Hey, dieser Junge gibt dir hart. Er ist on fire, stimmt die Booth und zerfickt die Charts. Wow, komm zu mir, Homes, dieser Typ gibt dir Goonie Flows. Dieser Junge frisst dich auf, also don't front, geh, komm, verpiss dich, lauf, oh. Ihr erinnert mich ganz stark an Hühner, die einfach nicht wissen, was die plappern, du Hühnerdieb. Komm zu Papa, ich papp, papp wie früher, die Typen in braunen Anzügen, Typ, seh den Führer Sieg. Dies sind keine Rhymes, Typ, dies ist Dynamit, Typ. Das ist typisch für Typen wie mich, wir üben nie. Typen wie ich hüten sich nicht, ich belüge dich nicht. Wenn ich sag, ich erzähl ihre Türken auf dich. Die verprügeln dich nicht, nein, schieben ein Riesenteil in der Nahshow, du liebes Ei. Sie ist ein, dieser Urch ist ein mieses Schwein. Er will nicht von Liebe rhyme, er will mehr so Beef und Schein. Er will sein Cash und fein, pass mir das Mic. Dieses Tape ist gefreestylt und jeder weiß. Meine Rhymes sind Heavy Metal, ihr seid federleich. Für mich spittet jeder gleich, ihr seid alle mega weich. Komm zu mir, Girl, dieser Typ gibt dir Goopy Love. Hey, hey, dieser Junge gibt dir hart. Er ist on fire, stimmt die Booth und zerfickt die Charts. Wow, hey, komm zu mir, Holmes, dieser Typ gibt dir Goonie Flows. Hey, hey, dieser Junge frisst dich auf, also don't front, geh, komm, verpiss dich, lauf, low.